Problem ist, dass ich dir nicht gut tue. Mist, ich bin unentschlossen wie ein Rapper, der versucht mich zu dissen. Ein sinnloses Unterfangen, mich zur Einsicht zu bekehren, ist hoffnungslos, versuch's erst gar nicht. Ich habe keine Ehre, wenn du glaubst, du bist der beste Mensch, dann hast du wohl recht. Insofern, dass du besser bist als ich, ich brech nicht nur recht. Nehm Knochen, zerbersten bei mir, hauptsächlich Herzen. Ich versuche es zu vergessen, doch kann ich die Last so schwer verschmerzen. Ich danke meiner Mutter für den Keim, den sie mir legte. Ich danke meinem Vater, dass er ihn hegte und pflegte. Bis er so groß war, dass alles andere unwichtig erschien. Jetzt bin ich ein Monster, das nur noch abgöttisch sich selber liebt. Klopf, klopf, wo geht's zur Lösung des Problems, vor dem ich steh? Wie bekomme ich irgendwann in meinem Leben mal was geregelt, ohne gleich zwei Messer in Menschenfleisch begraben zu müssen? Ich will einfach nur küssen, ohne alles in Frage stellen zu müssen. Ich will Menschen lieben, so viele wie ich möchte. Ich will Grenzen überfliegen, ohne dass man mich durchlöchert. Ich will Freiheit für jeden, bedingungslos und überall. Ich will einfach kein schlechtes Gewissen mehr. Ich will Menschen lieben, so viele wie ich möchte. Ich will Grenzen überfliegen, ohne dass man mich durchlöchert. Ich will Freiheit für jeden, bedingungslos und überall. Ich will einfach kein schlechtes Gewissen mehr. Ich will kein schlechtes Gewissen haben, mich nicht plagen mit gewissen Fragen. Es gibt tausend Gründe, mit der Faust laut auf den Tisch zu schlagen. Ich will in Einklang und in Frieden mit meinen Mitmenschen leben. Ich will mich nicht ergeben oder kämpfen um mein Leben. Ich will Freiheit für jedes Lebewesen und nicht ihre Probleme unter den Teppich mit dem Besen fegen. Durch Egoismus wird man Menschenleben einschränken. Man muss sich in Köpfe mancher Menschen eben reindenken, bis man versteht, worum es geht, warum man lebt. Jeder hat das gleiche Ziel, doch jeder geht einen anderen Weg. Sei bereit für Diskussion, üb dich in Kommunikation. Ich komm ans Mikrofon und lass die Sonne in mir wohnen, bis sich der Regen verzieht, und zwar auf jedem Gebiet. Du hast dein Leben verdient, wo dich kein Gegner besiegt. Bis du dann siehst, es gibt nur fünf Regeln: Essen, Trinken, Schlafen, Atmen und Liebe geben. Ich will Menschen lieben, so viele wie ich möchte. Ich will Grenzen überfliegen, ohne dass man mich durchlöchert. Ich will Freiheit für jeden, bedingungslos und überall. Ich will einfach kein schlechtes Gewissen mehr. Ich will Menschen lieben, so viele wie ich möchte. Ich will Grenzen überfliegen, ohne dass man mich durchlöchert. Ich will Freiheit für jeden, bedingungslos und überall. Ich will einfach kein schlechtes Gewissen mehr.